WDR 5. Neugier genügt. Nixengrün, dabei durchsichtig wie farbig angehauchtes Glas. Das ist die Lu. Ein breiter Fluss, der mitten durchs Städtchen rauscht. Mal aufbrausend, wo ein Höhenunterschied zu überwinden ist, dann wieder als ein stiller Spiegel für die angrenzenden Häuser. Ici, on se trouve à Ornans, au cœur de la vallée de la Loue, dans le département du Doubs, dans la région Franche-Comté, et on est surtout au cœur du massif du Jura. Annabelle Vida vom Tourismusbüro hat die Melodie der Loue schon als Kind im Ohr gehabt und kennt sich aus. Ich bin in Ornans, im Département Franche-Comté, im Herzen des französischen Jura. Wenig mehr als 4000 Einwohner, eher ein Fluss mit einem Städtchen dran als umgekehrt. Auf charmante Weise provinziell, hier und da plätschert ein Brunnen. Von der Durchgangsstraße einmal abgesehen, sehr ruhig und beschaulich, ganz so, wie es der Reiseführer verheißen hat. Besucher, sagt Annabelle, und so steht es in jedem Prospekt für die Touristen, fühlen sich an diesem Ort wie in einem kleinen Venedig. Dicht aneinander gebaut stehen die Häuser auf beiden Seiten direkt am Fluss. Mehrere Brücken, darunter eine historische aus Stein, führen herüber und hinüber. Für die Menschen, die hier leben, ist die Loue so gegenwärtig wie der Himmel, eine stets zuverlässige Begleitung, ein murmelndes Kontinuum. Nur einmal ist sie böse aufgebraust, die sanfte Lou. 1953 war das. Im Hof des Rathauses kann man die Hochwasserfotos noch immer betrachten. Nicht der Fluss allein hatte sich breit gemacht. Auch die Durchgangsstraße war über Nacht zum Fluss geworden, die Keller überschwemmt. Ein hell schimmerndes Felsmassiv thront als Wächter über dem Ort. Kalkstein, das Baumaterial der Gegend seit Jahrhunderten. Oben die Reste einer Zitadelle und ein kostbares Kapellchen aus dem 13. Jahrhundert. Selbst an glühenden Sommertagen ist es hier kühl. Die dicken Steinmauern atmen Frische, ihrem hohen Alter zum Trotz. Ornans sei ein Ort mit Atmosphäre, sagt Annabelle, ein geradezu mystischer Ort. Kulinarischen Genüssen steht das nicht im Weg, im Gegenteil. Das leibliche Wohl darf als Voraussetzung gelten für den wachen Geist. Immerhin sind wir in Frankreich. Forellen in jeder Zubereitungsweise, gedünstet, gebraten, in Mandeln gewälzt, sind die Spezialität der Gegend. Auch Käse, Wein, eine Riesenauswahl, darunter der funkelnde, gelb-gold leuchtende Vin Jaune, ein Dessertwein, ein Fest für Zunge und Gaumen, französische Lebensart vom Besten. Und im Restaurant um Punkt 12 Uhr kommen die Genießer zusammen, Ortsansässige und Besucher. Essen. Noch immer das Gemeinschaftserlebnis mit den geringsten Risiken. Annabelle schätzt den zurückhaltenden Charme des Ortes. Er habe so gar nichts zu tun, sagt sie, mit der Vorstellung, die man mit der Gegend gern verbindet. Berge, raue Winter und Kälte. Natürlich preist sie auch die sportlichen Möglichkeiten, die so ein breiter Fluss bietet. Das Tourismusbüro hält Flyer bereit, die mutige Kanufahrer in Aktion zeigen. Draußen ist von denen allerdings nichts zu sehen. Die Enten haben die Loue für sich allein. Wer will, kann wandern, die Seitentäler wollen erkundet sein. Ein wackerer Wanderer ist auch der hochberühmte Sohn der Stadt gewesen, der Maler Gustave Courbet. Im Sommer 1819 ist er in Ornans geboren und die Besucher der kleinen Stadt begegnen ihm hier auf Schritt und Tritt. Auch Annabelle erwähnt ihn und betont, dass die Stadt dazu einlädt, seinen Spuren zu folgen. An mehreren Stellen findet sich mitten in der Landschaft eine Staffelei mit der Reproduktion eines seiner Bilder, regendicht verpackt, dazu in drei Sprachen die Geschichte des Bildes. Auch im eigenen Garten hat Courbet gemalt. Das hier ist ein sehr angenehmer Ort. Ich werde eine Hecke ziehen und Bäume pflanzen. Über viele Jahre hatte er ein Atelier in Paris und eines in Ornans. Um das Land malen zu können, muss man es kennen. Ich kenne mein Land. Ich male es. Den Wald, den Fluss, die Felsen. Der Name Courbet ist allgegenwärtig in Ornans. Eines seiner Bilder, es hängt im Museum von Montpellier, hat einen Titel, der den Maler als selbstbewussten Vertreter seiner Kunst vorstellt. Bonjour, Monsieur Courbet. Der junge Maler mit Rucksack und Wanderstab begegnet zwei Bewunderern, die den Hut ziehen. Ein Jagdhund ist auch dabei und in der Ferne eine Kutsche. Die Landschaft ist ganz die, die er vor Augen hatte. Le Jardin de Gustave ist nicht wirklich der Garten von Courbet. Aber Marilène, die Vermieterin von 4 allerliebsten Privatzimmern, bekundet auf diese Weise ihre Verbundenheit mit dem Maler und hat ihr Haus so genannt. Alle Räume, Chambre d'hôte heißt es in Frankreich, zitieren den Stil vergangener Zeiten. Reich verzierte Bilderrahmen, Spiegel, Spitzen, opulente Vorhänge. Der Garten grenzt ans Ufer der Loue. In der Nacht höre ich ihr leises Rauschen und kann vom Bett aus die Sterne sehen. An die französische Art, Betttuch und Decke rundherum unter die Matratze zu stopfen, werde ich mich allerdings nie gewöhnen können. In der Kirche, sie steht mitten im Ort, eine Tafel mit den Namen der gefallenen Soldaten. Allein im Ersten Weltkrieg über 100 junge Männer, mort pour la France. Unter den Daten des Zweiten Krieges finden sich nur wenige Namen. Die nächste Generation war offenbar nicht so schnell nachgewachsen. Auf einer Tafel, angebracht an einer Hauswand etwas außerhalb vom Zentrum, fällt mein Blick auf die Jahreszahl 1944. Deutsche Soldaten, französische Gefangene, eine von vielen Schreckensszenen, die hier in Ornans ein besonderes Gedenken finden. Gustave Courbet hat seine Geburtsstadt mit 20 Jahren verlassen und ist über Besançon nach Paris gelangt, um sein Glück zu machen. Der Heimat ist er verbunden geblieben, ein Leben lang und jeden Sommer hierher zurückgekehrt. Die Gemeinde hat den zentralen Platz mit den Kastanien, deren Pflanzung er vielleicht miterlebt hat, nach ihm benannt. Und hinter jeder Theke, in jedem Laden, hängt mindestens ein Bild von ihm, als Plakat oder Kalenderblatt. Fantasie zu haben heißt, den vollkommenen Ausdruck für eine vorhandene Sache zu finden, jedoch nie diese Sache selber zu schaffen oder zu erfinden. Besondere Aufmerksamkeit verdient das Courbet-Museum, dicht am Ufer der Loue, wie es nicht anders sein kann an diesem Ort. Courbets Geburtshaus bildet das Herzstück, das alte Haus wird in die moderne Museumsarchitektur einbezogen. Ça commence mal. Ça commence mal. Das kommt vor, so manches, das sich dann zum Guten wendet, hat einen schlechten Start. Frédéric Thomas Morin leitet das Courbet-Museum und im Augenblick bekommt sie das hübsche kleine Kästchen mit den Visitenkarten einfach nicht auf. Aber lassen wir die misslichen Kleinigkeiten beiseite, wenden wir uns dem großen Meister zu. Il était à la fois révolutionnaire en tant qu'artiste et aussi en tant que homme, être humain. Einen revolutionären Zug kann sie ohne weiteres entdecken. Courbet war immer mit Leidenschaft dabei, ob es um Malerei oder um politische Ziele ging. Mit seinen progressiven Ideen eckte er an, wo die Etablierten das Sagen hatten. Eine Aufnahme in die Ehrenlegion lehnte er ab. Zu seinen Freunden gehörten Dichter und Philosophen. Wenn er nicht gerade die Heimat besuchte, war die Pariser Bohème seine Welt. Die Schönheit der Natur ist der Konvention der Künstler weit überlegen. Das Schöne wie die Wahrheit hat einen Bezug zur Epoche, in der man lebt. Quand on parle de Courbet, on parle de réalisme. Es spricht der überzeugte Realist und die Expertin im Museum bestätigt es. Courbet ist einer der großen realistischen Maler des 19. Jahrhunderts. Mit religiösen oder historischen Sujets hatte er nichts am Hut. Er malte am liebsten das bäuerliche, ländliche Leben seiner Heimat. Und er hat sehr genau hingesehen. Wie wird das Korn gesiebt? Welche Spur hinterlässt ein Fuchs im Schnee, wenn er den Jägern zu entkommen versucht? Courbet scheute sich nicht in seinen Bildern von der Trägheit und zugleich Schönheit der Kühe auf der Weide ausführlich zu erzählen. Et la nature, oui. La nature dans laquelle il est né, donc la Franche-Comté. Inmitten der Landschaft und Stillleben, der Porträts und Szenen bäuerlicher Arbeit, ist eines seiner Bilder bis heute ein Schock. L'origine du monde, oui, oui. Alors, Die Entstehung der Welt. Eine Frau mit gespreizten Beinen, die Perspektive so gewählt, dass man sehr gut erkennen kann, wo die Welt ihren Ursprung hat. Courbet war verliebt in die Frauen, sagt Frédéric Thomas Morin, und niemals malte er sie auf eine vulgäre Weise. Respektvoll und zärtlich vielmehr, sorgfältig und mit Gespür für ihre Würde. Sein Blick aufs weibliche Geschlecht war dabei nicht weniger genau als der auf die Natur, auf Eichen und Kornfelder, der Mensch als Teil der Natur. Nicht die Salondamen, die Vortäuscherinnen interessierten Courbet. Den Mädchen vom Land galt seine Aufmerksamkeit. Eine Schlafende hat ohne jede Koketterie das Mieder geöffnet, ganz und gar in ihre Träume versunken. Die akademische Malerei muss zu Grabe getragen werden. Ich mag keine Schulen, keine Fahnen, keine Systeme. Ich mag keine Dogmen. Einzig die Wahrhaftigkeit in der Kunst erkenne ich an. Ein tragisches Ende. Courbet gehörte zu den Aktivisten der aufständischen Pariser Kommune und übernahm darin verschiedene Ämter. Er wurde festgenommen und zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Um weiterer Verfolgung zu entgehen, floh er, nachdem er seine Haft verbüßt hatte, in die Schweiz. Er starb am Silvestertag 1877. Ich will nicht einfach nur der Maler einer bestimmten Epoche sein, sondern lebendige Kunst machen. Das ist mein Ziel. Die Heimatstadt erweist ihm alle Ehren. Im Museum viele Originale, Bilder und Zeichnungen, Briefe, Fotos, anschauliche Erläuterungen seiner Arbeitsweise. Und in diesem Moment gelingt es Frédéric doch noch, das Kästchen mit den Visitenkarten zu öffnen. Oui, mon Dieu, mon Dieu. Nach so viel ländlicher Geruhsamkeit brauche ich eine Abwechslung, ein bisschen Stadtluft und ein anderes Tempo. Der Bus bringt mich von Ornans nach Besançon. Er fährt mehrmals täglich. Eine Reise von einem Fluss zum anderen, von der Lou zum Du. Du, das kommt von dubius, der Unentschlossene. Tatsächlich wechselt der Du mehrfach die Richtung und eine besonders liebevoll enge Schleife legt er um Besançon herum. Sie folgt in etwa den Konturen einer Flasche. Eine gewaltige Festung hoch oben auf dem Felsen, ihrer vielen Besonderheiten wegen, ist die Hauptstadt der Franche-Comté ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen. Wer hier herumspaziert, hat keine Zweifel, dass das berechtigt ist. Die spektakuläre Lage in einer Flussschleife und das geschlossene Stadtbild. Stil Klassik. Häuser dicht an dicht aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Die Mauern aus hellem Kalkstein, der im Sonnenlicht bläulich schimmert. Victor Hugo, der in Frankreich einen Ruf hat wie Goethe bei uns, ist in Besançon geboren, ohne dass ihm das viel bedeutet hätte. Gustave Courbet dagegen, der schon in jungen Jahren wusste, was er sich schuldig war, hat für kurze Zeit ein Zimmer gemietet im Geburtshaus des Dichters. Im Musée du Temps, im Zeitmuseum, ist an sicherlich Hunderten von Beispielen zu erleben, was der Mensch aus der kurzen Spanne macht, die ihm gegeben ist auf Erden. Er misst sie aus und teilt sie ein. Uhren begleiten ihn durchs Leben und im Zeitmuseum in Besançon sind sie ausgestellt. Taschenuhren, Armbanduhren, Standuhren, Wanduhren, Turmuhren, Bahnhofsuhren, Kuckucksuhren, Spieluhren, Uhren über Uhren. Riesige Gehäuse und winzige Rädchen, es pendelt und es schlägt, es klingt und tickt. Die Geschichte der Zeitvermessung vom Foucault'schen Pendel bis hin zum Raritätenkabinett. Ein Tag in städtischer Betriebsamkeit reicht schon aus, dann ist sie wieder da. Die Sehnsucht nach einem Ort, wo die Zeit, wenn auch nur scheinbar, nicht so schnell vergeht. Ornans an der Lou hat gute Chancen, der Entdeckung der Langsamkeit wirksam Vorschub zu leisten. Am Ufer sitzen und den Enten zusehen, wie sie sich von der Strömung mitnehmen lassen oder dagegen anpaddeln. Das lässt nach und nach jedes Zeitgefühl verblassen. Einfach nicht mehr so wichtig, ob es 5 Uhr ist oder 6. Im Blick die Häuser, vom Fluss gespiegelt, im Ohr ein stetes Wassergemurmel, was könnte beruhigender sein? Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. La douce France heißt es in einem Chanson. Das süße, das milde Frankreich, die Heimat. Ich verstehe ihn gut, den Maler mit seiner Freude an der Natur. Gustave Courbet hat sich immer wieder mit seiner Staffelei in die Landschaft gestellt, die Zeit vergessen und gemalt. Kastanien und Sommerwiesen und die sanften Augen der Kühe. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Ce poème, oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.